Porsche lad er alles rasch auf den Wagen. Die Gräfin hat mich eingeladen, bei ihr im Schloss zu wohnen. Ins Schloss ziehst du? Und ich? Mein Herr? Mein Herr? Sie sind wohl der Verlobte dieser jungen Schönheit. Verlobter? Ich bitte Sie gar. Mein Name ist Baron Leander. Und ich nenne mich Guillaume de Mortadille. Guillaume? Ah, de Mortadille. Bin enchantiert, hier einen Herrn von Stand zu finden. Monsieur Leander, sehe ich recht. Die junge Frau insbesondere. Von Ihnen aus wäre die also frei und zu erwählen? Aber ich bitte Sie sofort. Ich bin froh, dass ich sie los bin. Oh, oh. Steckel, rasch den Stein jetzt. Bald haben wir's. Du das Geld und ich das Mädel. Und was sagt ein Kenner wie Sie, Monsieur, zu diesem Schmuck? Das ist ein Schmuck für eine Dame, für eine... Die Gräfin. Damit imponiere ich ihr. Damit fange ich sie. 50.000. Billig ist das nicht. Also gut, mein Herr. Ich sehe schon, die Monsieur de Mortadille, das ist ein echter Kavalier. Das spürt eine Frau gleich. Das ist der Richtige. Ich hoffe nur, dass es sich rentiert bei der Gräfin. Mein Herr, die Zeit drängt. Sie entschuldigen mich wohl? Ich entschuldige. Und lass dich hier nie mehr sehen. Ich weiß schon, warum ich ledig bleibe.